Zachäus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er. Er stieg auf einen Maulbeerbaum, denn der Heiland kam daher. Denn der Heiland kam daher. Der Heiland suchte diesen Mann, er wäscht die Herzen rein und sagt: Zachäus, steig herab, denn bei dir kehr ich heut ein, denn bei dir kehr ich heut ein.